Wenn die Temperaturen steigen, wird es immer mehr Flächen geben, die landwirtschaftlich genutzt werden können. Denn der Anbau von Gemüse oder Getreide lohnt sich dann auch in Regionen, in denen es bisher zu kalt war. Das führt dazu, dass dort in Zukunft mehr Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden müssen, sagt Matthias Lies vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Diese Effekte werden vor allen Dingen im Norden von Europa, also das heißt Schweden, Finnland, Dänemark, von größerer Bedeutung sein als im Vergleich von Mitteleuropa, weil dort die Erhöhung der Temperatur mehr als in anderen Bereichen Europas zu einer Vermehrung der Schadinsekten führen wird, weil dort nämlich die Temperatur limitierend ist. Wenn es wärmer wird, werden Pflanzenschädlinge also auch in nördlichen Gebieten zunehmend zu einem Problem. Um eine Prognose abgeben zu können, hat der Ökologe verglichen, wie die Temperatur und die verwendeten Pestizidmengen in verschiedenen Ländern zusammenhängen. Dabei stellte er fest, desto höher die mittlere Temperatur, desto größer ist die Menge der eingesetzten Schädlingsbekämpfungsmittel. Wir haben natürlich dann vorhandene Klimamodelle verwendet, um diesen Zusammenhang eben hochzurechnen. Also den Zusammenhang, den wir jetzt schon sehen können aufgrund der verschiedenen Temperaturen in Europa und der Anwendung von Pestiziden, kann man ja relativ einfach dann hochrechnen und sagen, gut, wenn es in Finnland so warm wird wie in Deutschland, dann werden sie, und das ist im Prinzip der Ansatz, so viel Pestizide anwenden, wie wir jetzt in Deutschland anwenden. Pestizide töten jedoch nicht nur Pflanzenschädlinge. Sie wirken gleichermaßen auf nützliche Insekten. Deshalb bringen sie rasch das Gleichgewicht in einem Ökosystem durcheinander, weil nur die unempfindlichen Arten die Giftattacke überleben. Zudem reichern sich die Insektizide in der Umwelt an und schädigen durch ihre giftige Wirkung auch andere Organismen, vor allem in Gewässern. Für die dort vorkommenden Lebewesen bedeutet der Klimawandel also mehrfachen Stress. Sie müssen sich an höhere Wassertemperaturen anpassen und mit größeren Schadstoffmengen zurechtkommen. Zusätzlichen Druck könnten die Organismen dadurch bekommen, dass der Klimawandel den Salzgehalt in Gewässern durcheinander bringt. Diesen Effekt hat Ben Cafford vom australischen Royal Melbourne Institut für Technologie untersucht. Salinity of inland waters, rivers and Der Salzgehalt von Gewässern ändert sich durch den globalen Kreislauf zwischen Regen, Verdunstung und dem Wasser, das die Pflanzen aufnehmen. Wenn sich dieses Gleichgewicht durch den Klimawandel verschiebt, ändert sich also auch die Salzkonzentration im Wasser. Und das wird sich natürlich auch auf die Organismen auswirken. Ben Cafford und seine Kollegen haben Daten über den Salzgehalt in australischen Gewässern ausgewertet, die seit 1963 gesammelt werden. Dabei haben sie beobachtet, dass der Salzgehalt als Folge des Klimawandels schwankt. Gleichzeitig haben sie im Labor gemessen, wie sich diese Veränderungen auf Wassertiere auswirken. Beispielsweise auf Würmer, Schnecken oder Krebse. Es ist schwierig, vorauszusagen, wie genau die Folgen aussehen werden, weil wir nicht wissen, ob der Salzgehalt zu- oder abnehmen wird. Beides wirkt sich aber auf die Organismen aus, denn sie geraten in Stress, weil sie ihr ökologisches Gleichgewicht bewahren müssen. Wasser hat die Tendenz, in den Körper einzudringen, wenn der Salzgehalt dort größer ist. Auf der anderen Seite sorgt der osmotische Druck dafür, dass Wasser aus dem Körper strömt, wenn der Salzgehalt im Wasser höher ist. Ändert sich die Menge an anorganischen Stoffen im Wasser, muss ein Organismus also zusätzliche Energie dafür aufwenden, Wasser in den Körper hinein und wieder herauszupumpen. Weil manche Arten mit diesem zusätzlichen Stress besser zurechtkommen, wird sich die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften ändern, sagen die Forscher voraus. Der Klimawandel wird also voraussichtlich einmal mehr dafür sorgen, dass unempfindliche Organismen im Vorteil sind.